Kapitel 17 von Gedichte, neue Sammlung von Robert Eduard Prutz, aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Wilde, wilde Rosen. Seinem Georg Herweg, September 1842. Wo mit unbezähmter Lust, ob den letzten Hütten, dürre Felsen aus der Brust, ewige Ströme schütten, wo in ungezügeltem Lauf noch die Wasser tosen, lad ich meine Waren auf. Wilde, wilde Rosen. Herwegs Gedicht aus den Bergen. Ja, wilde, wilde Rosen dir um die gedankenreiche Stirn, gleich wie in Rosenglut sich taucht der Sonne Nachbarkind der Firn. Ja, wilde, wilde Rosen dir um deinen liederreichen Busen, du Liebling unseres Vaterlands, du holder Liebling unserer Musen. Gleich wie in alter ferner Zeit der Freiheit flammendes Signal von deinen Schweizer Bergen einst herniederleuchtete ins Tal, so von den Schweizer Bergen auch in unser Nebelland hernieder, so leuchteten, so strahlten auch die roten Flammen deiner Lieder. Sie trafen uns, sie zündeten, die kalten Herzen wurden warm, und neues Leben, neue Kraft hebt unseren kettenmüden Arm. Fort warfen wir die Bärenhaut, auf der wir süß behaglich schliefen, als schmetternd wie Trompetenton ins Feld uns deine Lieder riefen. Und Ton auf Ton und Klang auf Klang, ja, lass die jungen Adlern gleich, lass aus der Berge Felsennest sie mutig flattern in das Reich. Nach einem Ölblatt mochte wohl die fromme Taube Noahs spähen, doch deine Adler wollen Blut, wollen frische Siegesfelder sehen. Wohlan, er kommt, ich hör ihn schon. Gut, alter Maulwurf, gut genagt. Ich sehe schon den blut'gen Streif, mit dem der Freiheit morgen tagt. Es kommt der Tag, da gehen auf, die du gestreut, die goldenen Saaten. Zum Schwerte wird die Leier da, und was Gesang war, werden Taten. Da seh ich Deutschlands Jugend schon, in Hass und Liebe gleich vereint, wie sie sich nackt entgegenwirft, dem stolzen, erzbedeckten Feind. Die Speere drücken in die Brust, seh ich 10.000 Winkelriede, zum Heldenkampf fürs Vaterland, zum Tod berauscht von deinem Liede. Mein Herweg, mein geliebter Freund, du, den mein Auge nie geschaut, und der doch mir und dem doch ich die tiefste Seele rasch vertraut. O dürft ich da an jenem Tag, von dem wir erst die Nebel sehen, o dass ich da zur Seite dir, dein Waffenbruder, dürfte stehen. Nur Worte hatten wir bis jetzt. O denk dir, welche Lust, darfst du einmal das Eisen auch dem Feinde stoßen in die Brust. Darfst du der zweifelnden Kritik ins bleiche Antlitz demonstrieren, dass unsere Lieder etwas mehr als bloß mit Tugend renommieren. Behüt dich Gott, ich grüße dich mit meines Herzens wärmstem Schlag. Behüt dich Gott und halt dich frisch bis auf den einen großen Tag. Da wollen wir mit grünem Laub die aufgeschlagenen Hüte schmücken. Aus offenen Wunden sollst du da dir wilde, wilde Rosen pflücken. Ende von Kapitel 17.